So, guten Morgen. Zweiter Versuch. 2. April. Quatsch. 2. August. So ist richtig. 2. August. Da ist das Jahr schon bald wieder rum. August, Mitte Dezember. Ja, das geht schnell. Das geht schnell, dass so ein Jahr mal eben rum ist. Das habe ich jetzt 128 MP3 irgendwie eingestellt. Gut. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz nett. So. Kann man auch ein Stück weiter weggehen? Hört man da immer noch was? Ich denke doch, oder? Man muss auch gar nicht so laut sprechen. Kann man aber. Kann man auch. Aber dann klippt das Ding natürlich irgendwann. Gut. Dann nehme ich das doch, glaube ich, direkt nur mit dem Zoom auf und schmeißt es später dann in den Rechner rein. Da ist es, glaube ich, leichter. Für das ganze andere Zeug brauche ich erstmal so ein Pult. Ein kleines Behringer oder so. Gestern war ich im Musikgeschäft, habe aber nichts gekauft. Da war ich aber tapfer. Da kann ich euch aber sagen. Ich habe schon was gekauft, habe Saiten gekauft und Blackdruck, aber das zählt ja nicht. Im Musikgeschäft was kaufen heißt ja immer richtig was kaufen. Was Großes. Was Neues. Was anderes. Ja, mehr so Schüttgut. Naja. So war das auf jeden Fall. Und so ist es. Und jetzt machen wir mal Stopp.